Deutschlandfunk. Hintergrundpolitik. Heute gescheitert am eigenen Krisenmanagement. Der Rücktritt des Laurenz Mayer. Redakteur am Mikrofon Hans-Jürgen Bartsch. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die ursprünglich auf diesem Platz geplante Sendung Unsicherheit auf allen Seiten vor dem Start von Hartz IV fällt heute aus aktuellem Anlass. Laurenz Mayer, seit 4 Jahren Generalsekretär der größten deutschen Oppositionspartei, der CDU, ist am Mittag von seinem Amt zurückgetreten. Tagelang hatte er nur scheibchenweise zugegeben, welche Sonderzahlungen und Vergünstigungen er von seinem früheren Arbeitgeber, dem RWE-Konzern, bezog. Heute aber prüfte der Mann, der sonst so große Maßstäbe bei der Regierungskoalition anlegte, eben diese bei sich selbst. Erstens, was nutzt der Partei? Zweitens, was nutzt Frau Merkel? Und drittens, was bin ich bereit, selbst zu tragen? Jede dieser von ihm für ihn selbst gestellten Fragen beantwortete Laurenz Mayer gleich, nämlich, dass es besser sei, zu gehen. Er ist nicht der erste Mann, der Angela Merkel abhanden kommt. Matthias Thiel aus unserem Hauptstadtstudio fasst zusammen. 22. Dezember 1999. In einem Zeitungsartikel beendet die damalige CDU-Generalsekretärin Angela Merkel die Ära Kohl. Auf den Tag genau 5 Jahre danach verliert die Parteivorsitzende den 4. prominenten Mann aus ihrer Führungscrew. Und das innerhalb weniger Wochen. Der stellvertretende Unionsfraktionschef Wolfgang Bosbach beschreibt heute Mittag die Situation der CDU. Natürlich ist es ein Problem für Partei und Fraktion, wenn hervorragende Leute von Deck gehen oder, wie es eigentlich richtigerweise heißen müsste, einen Schritt zurücktun und sich in die zweite oder dritte Reihe stellen. Ich nehme nur den sehr geschätzten Kollegen Friedrich Merz. Natürlich wären wir alle froh gewesen, wenn er auch weiterhin als stellvertretender Fraktionsvorsitzender Führungsverantwortung inne gehabt hätten. Der männliche Abgang aus der Spitze der CDU hat viele Gründe. Es sind nicht nur die moralischen Verfehlungen eines Generalsekretärs, sondern auch persönliche Differenzen, erhebliche politische Meinungsverschiedenheiten und der im Hintergrund noch immer tobende Machtkampf in der Union. 2004 für Angela Merkel ein Jahr des Umbruchs. Sie verliert endgültig den ausgewiesenen Finanzfachmann Friedrich Merz in der Partei- und Fraktionsführung. Schon im September letzten Jahres will er das Handtuch werfen, stellt seine Vorbehalte gegen Merkels Kurs in der Gesundheitspolitik aber noch einmal zurück. Ich werde auch die Kollegen bitten, die Bedenken, die ich habe, teilen, dass sie zustimmen, denn es gibt ein übergeordnetes Interesse und das ist die Einheit der Union. Verwunden hat Merz seine Entmachtung als Fraktionschef durch Angela Merkel einen Tag nach der letzten Bundestagswahl nie. Schon vor 2 Jahren rechnet er mit ihr ab. Sie hätte lange gemobbt und ihn eiskalt abgesägt. Ich führe keine Personaldebatte, ich will auch keinen Streit, sondern ich habe schlicht und ergreifend aus meiner Sicht einen Beitrag zur Vollständigkeit der Jahreschronik 2002 geschrieben. Doch Friedrich Merz lässt sich immer wieder einbinden, bis zum 13. Oktober. Unüberbrückbar sind jetzt für ihn die Differenzen in der Wirtschafts- und Finanzpolitik. Er macht seine Drohung wahr und sagt, ehe ich mich für die Kampflinie oder das Amt entscheiden muss, ziehe ich mich lieber zurück. Angela Merkel teilt anschließend lapidar mit, dass ich ausdrücklich ihm gesagt habe, dass ich diesen Entschluss bedauere. Und dennoch ist sein Schritt, ich glaube, so werden es die allermeisten empfinden, auch ein wenig traurig. Nur wenige Tage später gibt Wolfgang Schäuble der Parteichefin einen Korb. Offenbar noch immer frustriert über die Nichtbeachtung bei der Kandidatenkür zur Bundespräsidentenwahl, will er nicht die Nachfolge von Friedrich Merz antreten. Merkel muss in der zweiten Reihe suchen. Nur einen Monat später verabschiedet sich Horst Seehofer, CSU. Der Sozialfachmann der Union ist sauer über den inzwischen den Schwesterparteien ausgehandelten Gesundheitskompromiss. Dann die Affäre um den CDA-Vorsitzenden Hermann Josef Ahrens und seine RWE-Bezüge. Sie bringt einen zweiten Fall ins Rollen und das Ende einer weiteren politischen Karriere an der Spitze der CDU. Noch am 7. Dezember gibt sich der Betroffene selbstbewusst. Die Bundesregierung, die Regierung Schröder, hat unser Land, und das müssen wir einfach nüchtern konstatieren, in eine tiefe Vertrauenskrise gestürzt. Und wir müssen uns vornehmen, dieses Vertrauen wiederherzustellen, denn diese Vertrauenskrise berührt uns mit. Laurenz Mayer auf dem Parteitag in Düsseldorf. Nach dem Rücktritt seines glücklosen Vorgängers Ruprecht Polenz, schon der 2. Generalsekretär unter Angela Merkel, startet er vor 4 Jahren mit einem Paukenschlag im Konrad-Adenauer-Haus. Also ich bin in einer viel stärkeren Position als der Ruprecht Polenz. Den zweiten Missgriff können Sie sich nicht erlauben. Ruprecht Polenz war kein Missgriff. Statt Florett auch Säbel, sagt er selbst. Der Kanzler als Rentenbetrüger, mit dieser umstrittenen und schnell wieder versenkten Plakataktion zu Beginn des Jahres 2001 gerät Meyer selbst erheblich unter Druck. Der Generalsekretär liebt die starken Worte und greift gerne den politischen Gegner mit der moralischen Keule an. Nun, es geht auch gar nicht darum, ob Herr Gerster zurücktritt. Herr Clement muss ihn entlassen. Herr Gerster meint offensichtlich immer noch in seiner eitlen Art, dass er also alles machen könnte, was er wollte. Er hat nicht begriffen, um was es hier eigentlich geht. Auch in Zusammenhang mit der SPD-Parteispendenaffäre fordert Meyer lautstark persönliche Konsequenzen, wie im Fall des Bundesbankpräsidenten Weltike. Er sollte sehen, dass er also wirklich diesem Vorgang, der ja der Bundesbank schadet, wenn er noch einen Rest an Verantwortung hat für seine bisherige Aufgabe, wirklich ein Ende macht. Die Abteilung Attacke wird aber selbst zum politischen Risiko. Nur häppchenweise kommen die Einzelheiten über Zahlungen von RWE an den CDU-Generalsekretär an die Öffentlichkeit. Noch am Montag dieser Woche glaubt die Parteichefin, das Thema sei beendet. In Abwägung des eingeräumten Fehlers auf der einen Seite und einer über vierjährigen erfolgreichen Zusammenarbeit auf der anderen Seite bin ich zu dem Entschluss gekommen, dass Laurenz Meyer seine Arbeit als Generalsekretär fortsetzen kann und dass wir weiter wie bisher zusammenarbeiten werden. Der Druck der Basis wächst aber. Der Wirbel um Laurenz Meyer hält an und Angela Merkel verschiebt ihren Skiurlaub. Zwei Tage abzuwarten sei kein Fehler gewesen. Dahinter stand jedoch eher die Hoffnung, nicht noch einen Abgang so kurz vor Weihnachten verkraften zu müssen. Von Peinlichkeiten und Fehleinschätzungen ist jetzt hinter vorgehaltener Hand in Berlin die Rede. Die Nachwirkungen des Streits um den Gesundheitskompromiss, die heftigen Auseinandersetzungen mit dem stellvertretenden Fraktionschef Schäuble um die Außenpolitik, seine Weigerung, den Finanz- und Wirtschaftsbereich zu übernehmen, der Abgang prominenter Persönlichkeiten aus der Spitze der Partei- und Fraktionsführung, dann noch ihr schlechtes Ergebnis bei den Parteitagswahlen im Dezember. 2004 kann Angela Merkel nicht als erfolgreiches Jahr für sich verbuchen. Matthias Thiel informierte über den Rücktritt von Laurenz Meyer und die Situation in der Partei. Fast hatte man heute den Eindruck, als fiele den Christdemokraten ein dicker Stein vom Herzen. Allen voran die CDU-Landesverbände Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen atmeten tief durch. Mit einem beschädigten Laurenz Meyer in die bevorstehenden Wahlkämpfe zu ziehen, davor hatten nicht wenige heftig gewarnt. Offenbar aber meist hinter vorgehaltener Hand, wie Jasper Barenberg aus Kiel berichtet. Rasmus Vöge, der frischgebackene Parteivize der Nordunion, war es, der sich als einziger aus der Deckung traute und am Morgen im Norddeutschen Rundfunk klipp und klar den Rücktritt von Laurenz Meyer forderte. Wir wollen nicht beschimpft werden, wir wollen Parallelen zur Affäre 2000 vermeiden und deshalb muss Herr Meyer zum Wohle der Partei, und nur darum geht's, seinen Stuhl räumen. An den Wahlkampf vor 5 Jahren erinnerte der Vorsitzende der Jungen Union nicht ohne Grund. Mit Grausen denkt man in der Partei daran zurück, wie unerbittlich sich damals der schon sicher geglaubte Sieg in eine herbe Niederlage verwandelte, weil mit der Spendenaffäre der Bundespartei auch bei der Wählerschaft im Norden die Stimmung umschlug. Entsprechend groß fällt daher heute in Kiel die Erleichterung über den Rücktritt Meyers aus, auch wenn sie der Fraktionsvorsitzende der CDU im Landtag, Martin Kallenburg, in zurückhaltende Worte kleidet. Herr Meyer war ein kompetenter Politiker, auch an seinem Platz, hat allerdings durch die Zahlungen, die er erhalten hat, ein Stück weit an Gewicht verloren und die innerparteiliche Diskussion hat uns nicht weitergeholfen. Groß war der Unmut über die Entscheidung Angela Merkels gewesen, Meyer im Amt zu belassen, zumal die Landespartei in den vergangenen Monaten genug mit hausgemachten Problemen zu kämpfen hatte. Noch im Sommer schien der Regierungswechsel reine Formsache. Unter dem Eindruck einer ganzen Serie von Pannen und Peinlichkeiten des Spitzenkandidaten Peter-Harry Carstensen aber ist der große Vorsprung in den Umfragewerten längst zusammengeschmolzen und die Nordunion in schwere See geraten. In solcher Lage erschien so manchem Landespolitiker die Aussicht auf einen gemeinsamen Auftritt mit dem angeschlagenen Generalsekretär auf Bewährung nur noch als Belastung. Spitzenkandidat Carstensen aber hielt sich lange bedeckt, akzeptierte gestern die Erklärung Meyers und die Entscheidung Merkels, ließ noch heute Morgen die Wahlkampfauftritte von Laurenz Meyer bestätigen, um am Mittag dann auch dessen Rücktritt mit Zustimmung zur Kenntnis zu nehmen und mit Respekt für die Person Laurenz Meyer. Man hat ihm nichts vorzuwerfen. Was an Problemen dort gewesen ist, ist dadurch entstanden, dass natürlich manches früher hätte offengelegt werden müssen und schneller hätte offengelegt werden müssen. Es ist rechtlich, dort keinen Vorwurf zu machen. Aber trotzdem ist das eine Diskussion, die der Partei nicht gefällt. Weshalb sich der Herausforderer von Heide Simonis auch zu einem erleichterten Seufzer bekennt, dass die Sache nun bereinigt ist. Der Parteizentrale in Berlin hatte er in internen Gesprächen zu verstehen gegeben, wie sehr man in Kiel den weiteren Verbleib Mayers im Amt als Belastung empfinden würde. Jetzt aber, wo der Rücktritt öffentlich vollzogen ist, benennt auch Carstensen den Schaden, der für den Wahlkampf Anfang des Jahres ins Haus stand. Dieses hätte es gegeben, wenn wir eine Hängepartie im nächsten Jahr bekommen hätten, dann wäre es schwierig geworden. Jetzt können wir uns auf die schleswig-holsteinischen Themen konzentrieren. Die Entscheidung musste vor Weihnachten gefällt werden. Eine Hängepartie wäre nicht sehr dienlich für die weitere Arbeit gewesen. Jasper Barenberg aus Kiel war das. Wer kommt nach Mayer? Nur wenige Stunden vergingen zwischen der Ankündigung des Rücktritts und dem neuen Namen. Volker Kauder, parlamentarischer Geschäftsführer der CDU-CSU-Bundestagsfraktion und aus Baden-Württemberg. Von dort Barbara Roth und ihre Frage, wer ist der Neue? Zirkusdirektor wollte ich werden, gelandet bin ich in der Politik, schreibt Volker Kauder über sich auf seiner Homepage. Ob da ein wesentlicher Unterschied bestehe, die Frage, die sich Spötter vielleicht stellen, nimmt der 55-Jährige gleich vorweg. Für ihn sei der Unterschied gewaltig, denn er möchte etwas für die Gemeinschaft bewegen und nicht allein das Publikum unterhalten. Mitglied der CDU ist er seit seinem 16. Lebensjahr. Einer der Gründe für ihn, aktiv in die Politik einzugreifen, sei die 68er-Bewegung gewesen. Der Versuch, mit Gewalt etwas zu verändern, habe ihn, den Jurastudenten, abgeschreckt und zugleich motiviert. Wie da in Demonstrationen bei der Universität, an der Schule, Leute wie ich gehindert wurden, meine Ausbildung konsequent voranzubringen. Ich hatte keinen BAföG, ich war darauf angewiesen, schnell mein Studium zu beenden, um in den Beruf einzutreten. Wie da auch Positionen, Grundsatzpositionen, Institutionen in den Dreck getreten worden sind, dies hat meinen Widerspruch ganz massiv herausgefordert. So kam ich zur Politik. 1990 zog Kauder für die Wahlkreise Tuttlingen und Rottweil im Süden Baden-Württembergs in den Bundestag ein. Ein Jahr später machte ihn Landesparteichef Ministerpräsident Erwin Teufel zum Generalsekretär der baden-württembergischen CDU. Ein Ehrenamt, das Kauder am 19. April 2005 zeitgleich mit dem angekündigten Rücktritt von Erwin Teufel sowieso aufgeben wollte. Fast 14 Jahre lang war er Teufels rechte Hand, sein Ohr in die Partei hinein. 3 Wahlkämpfe organisierte er für Teufel, besonders erfolgreich den Landtagswahlkampf 2001, bei dem die CDU mit 44,8% der Stimmen überraschend deutlich gewann. Teufel entscheidet nichts, ohne dass Kauder eingebunden ist, hieß es in Baden-Württemberg. Sogar als Nachfolger Erwin Teufels im Amt des Ministerpräsidenten wurde der Südbadener immer wieder gehandelt. Ich habe klipp und klar erklärt, dass mein Platz hier in Berlin ist. Denn es ist ein offenes Geheimnis. Das Amt seiner Träume verbindet sich auch mit der Bundeshauptstadt. 2006 würde Kauder gerne als Minister ins Bundeskanzleramt einziehen. Aus diesem Traum macht er keinen Hehl. Ansonsten gilt Kauder als unnahbar, Journalisten gegenüber fair, freundlich, aber immer distanziert. Fragen der Presse weiß er aber durchaus schlagfertig und humorvoll abzufangen. Eine Frage zur Unzeit gibt es eigentlich, weil ich immer sage, es gibt keine dummen Fragen, nur blöde Antworten. Kauder, der loyale Helfer. Am liebsten arbeitet er als Strippenzieher im Hintergrund. Wenn es in der CDU einen Parteisoldaten gibt, dann ist er es. Seit 2 Jahren managt er als parlamentarischer Geschäftsführer der Bundestagsfraktion die Belange von Angela Merkel, leise, aber souverän und mit fester Hand. Die Chemie zwischen den beiden stimmt, obwohl sich Kauder noch vor der letzten Bundestagswahl vehement gegen eine Kanzlerkandidatin Angela Merkel ausgesprochen hatte. Barbara Roth über Volker Kauder, der mit großen Vorschusslorbeeren in sein neues Amt gehen wird. Nicht nur die Parteivorsitzende hält große Stücke auf ihn, er gilt als absolut integer. Wobei wir bei genau jenem Thema wären, über das nicht erst Laurenz Mayer gestolpert ist, die Verquickungen zwischen Wirtschaft und Politik. Mein Kollege Jörg Münchenberg hat diesem Phänomen nachgespürt. An ihrer Nähe zur Wirtschaft sind schon viele Politikerkarrieren gescheitert. So musste 1991 Lothar Späth, Ministerpräsident von Baden-Württemberg, seinen Hut nehmen, weil er in den 80er Jahren diverse Privatreisen über Industriefirmen abrechnen ließ. Verteidigungsminister Rudolf Scharping musste letztlich gehen, nachdem er für seine unveröffentlichten Memoiren 80.000 Mark von einem PR-Unternehmer erhalten hatte. Der gleiche Unternehmer Moritz Hunzinger ließ sich übrigens auch beim Nachwuchstalent der Grünen, Cem Özdemir, nicht lumpen. Anstatt zur Bank zu gehen, hatte sich Özdemir über Hunzinger einen stattlichen Privatkredit besorgt. Können Politiker aber bei solchen Abhängigkeiten noch unbestechlich sein? Diese Frage stellte sich auch beim Fall des Bundesgeschäftsführers des christdemokratischen Arbeitnehmerflügels Hermann Josef Ahrens. Viel Geld hat Ahrens von RWE erhalten, ohne für den Energiekonzern tätig zu sein. Ein typisches Beispiel für Lobbyismus, meint der Journalist und Lobbyismusexperte Thomas Leif. Die Diskussion um Herrn Ahrens verlief so absurd, dass sozusagen bis in die Tagesschau hinein gesagt worden ist, er hat dieses Geld bekommen, immerhin 60.000 Euro, ohne Gegenleistung. Das ist das Absurde dabei ist, diese stille Gegenleistung ist natürlich politische Arbeit, Landschaftspflege, wie man das nennt bei RWE. Und diese Landschaftspflege wird in diesem Konzern so groß geschrieben wie in keinem anderen. RWE war noch bis 1998 in kommunaler Hand, die Mehrheit der Stimmrechte. Und das hat es geprägt über die Jahre. Und das ist ein ganz klarer Fluss von Geld und eine Form von stillem Lobbyismus. Überhaupt RWE. Immer wieder fällt der Name, wenn es um versuchte Einflussnahme geht. Nicht von ungefähr. Der Konzern ist mit seinen Produkten Kohle, Wasser, Strom und Gas für die elementare Grundversorgung verantwortlich. Deren Aufsicht wiederum gehört zu den zentralen Zuständigkeiten der Politik. Hier also gibt es eine gegenseitige Abhängigkeit, die so live den Wildwuchs des Lobbyismus massiv gefördert habe. Dabei ist Lobbyismus per se nichts Anrüchiges, im Gegenteil, er ist sogar politisch gewollt. So sind etwa beim Deutschen Bundestag 1700 Verbände registriert, insgesamt sollen sich in der Bundeshauptstadt rund 3000 Lobbyisten tummeln, Tendenz weiter steigend. Ihr Ziel, die eigenen Interessen, sollen gerade bei Gesetzgebungsverfahren gewahrt bleiben. Gerhard Timm, Geschäftsführer vom Bund für Umwelt- und Naturschutz, formuliert es positiver. Es ist natürlich nie so, dass wir irgendwas wirklich eins zu eins umsetzen können. Aber ich glaube, das Ministerium ist auch auf die Zuarbeit der Lobbyisten angewiesen. Und ein guter Lobbyist, der sagt wenig, was er gerne möchte, sondern der macht Angebote an Informationen, die er mit Fakten unterlegt. Und dann sind die Mitarbeiter in den Ministerien, die sind ja auch alle ziemlich mit Arbeit eingedeckt, oft auch sehr froh, wenn man da Informationen zur Verfügung stellen kann, die eine bestimmte Regelung dann nahelegen. Historisch gesehen mag diese Wahrnehmung korrekt sein. Denn ursprünglich diente die Lobby im 19. Jahrhundert tatsächlich als Kontrollstelle für die Parlamentarier. So mussten sich die amerikanischen Kongressmänner vor jeder Abstimmung in der Wandelhalle den Zuruf gefallen lassen, dass auch sie abwählbar seien. Lobbyismus sozusagen als gesellschaftliche Rückkopplung. Insofern hält auch der Politikwissenschaftler Werner Reuter von der Humboldt-Universität Berlin das schlechte Image der Branche hierzulande nicht für gerechtfertigt. In Deutschland hat immer etwas die Vorstellung dominiert. Es gibt den Staat, der das Gemeinwohl zu realisieren hat. Es gibt sozusagen eine wertneutrale Bürokratie, die dafür auch Sorge trägt. Diese Vorstellung, die hat in Deutschland lange Zeit dominiert und jetzt hat natürlich immer ein bisschen zur Konsequenz, dass eigentlich gesellschaftliche Einflussnahme als illegitim und gemeinwohlschädigend betrachtet wird. Es geht bis in die 70er Jahre hinein, die Vorstellung, und ist auch heute noch sehr verbreitet. Freilich, die Grenzen sind manchmal fließend. Hier eine schöne Reise, dort ein Arbeitsessen. Nicht immer bleibt es dann beim seriösen Informationsaustausch. In letzter Konsequenz aber müsse jeder Abgeordnete nach eigenem Gewissen und Wissen entscheiden, betont der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion, Wolfgang Bosbach. Von Beliebigkeit könne allerdings keine Rede sein. Was der Parlamentarier auf jeden Fall ablehnen sollte, ist die direkte Leistung und Gegenleistung. Es kann nicht sein, dass man zum Beispiel für Anfragen oder gar für ein Abstimmungsverhalten honoriert wird. Ohnehin gibt es klare Vorgaben durch den Gesetzgeber. So gelten etwa für die Mitglieder der Bundesregierung strenge Vorgaben. Neben ihrem Amt dürfen sie weder ein Gewerbe noch einen Beruf ausüben. Für die Abgeordneten des Deutschen Bundestages wurden die Verhaltensregeln erst im Herbst 2002 verschärft. Nebentätigkeiten müssen seither veröffentlicht werden. Einkünfte von mehr als 3.000 Euro im Monat oder über 18.000 Euro im Jahr müssen ebenfalls mitgeteilt werden, allerdings nur dem Bundestagspräsidenten. Dieser ist jedoch wegen des Steuergeheimnisses zur Verschwiegenheit verpflichtet. Letztlich also bleibt verborgen, wem sich der Abgeordnete mehr verpflichtet fühlt, seinem Nebenjob oder seinem Gewissen. Und die Angaben werden nicht überprüft. Die üppigen Nebeneinkünfte von Laurenz Mayer oder auch Hermann Josef Ahrens kann man erst durch gezielte Indiskretion oder Recherchen ans Tageslicht. Jörg Münchenberg berichtete über den Lobbyismus in Deutschland. Das war Hintergrundpolitik heute. Gescheitert am eigenen Krisenmanagement. Der Rücktritt des Laurenz Mayer. Redakteur am Mikrofon war Hans-Jürgen Bartsch. Morgen im Hintergrund Politik. Kein Platz für Oppositionsparteien. Usbekistan vor den Parlamentswahlen. Es folgen die Nachrichten, danach die Kommentare, unter anderem zur Bilanz der niederländischen EU-Präsidentschaft,